I am. Das ist kein Mast, das ist der Galgen. So mancher von diesen Seesträuchen hat hier schon in der Sonne gedörrt. Äußeren Piraten und solches Gelump. Feinere Leute haben hier auch schon gebaumelt. Wir stürmen die Barrikaden, denn wir sind Piraten. Entrüften deine Maskeraden, denn wir sind Piraten. Wir sind bombig wie Granaten, denn wir sind Piraten. Du bist wie ein Auto im Graben, denn du hast einen Schaden. Ey, und setz die Segel, yes. Und denk ruhig, ihr werdet verrückt. Doch ihr hört schon richtig, die Piraten sind zurück. Die Beute ist verblasst und der letzte Rum versoffen. Darum sind wir wieder da, wollen uns die leeren Taschen stopfen. Schiff voraus, follow, lass uns die Kanonen laden. Geißel nehmen und auf hoher See über die Planke jagen. Wir verbreiten wieder Terror und Schrecken. Die Piraten, die rappen, legt sie besser in Ketten. Denn wir sind Barbaren, haben Mikrofon und Säbel stets gezückt. Und einen Dichtheitsrate für dein Leben sehr bedrohlich. Für wir legen hier und da ein Land an für eine dicke Party. Piratenkunden hissen ihre Flaggen von der Tali. Selber schuld, denn das zu erkennen fällt nicht schwer. Und ein Kanonenkugel-Drive-By versenkt die Schiffe mehr. Hosea und Follow bereuen keine bösen Taten. Wir brüsten uns damit, denn wir sind Piraten. Wir stürmen die Barrikaden, denn wir sind Piraten. Entlüften deine Maskeraden, denn wir sind Piraten. Wir sind bombig wie Granaten, denn wir sind Piraten. Du bist wie ein Auto im Graben, denn du hast einen Schaden. Yo, die Schrecken der Meere, überfallene Fähre, stecken euch in Kanonen und schießen euch in Atmosphäre. Wir überqueren die Meere und zücken die Säbel, kommen durch den Nebel, um euch das Leben zu nehmen. Yes. Ihr habt wirklich gedacht, die Piraten wären abgesoffen. Wir lebten 2 Jahre von der Beute, nahmen das Leben genossen. Der Krake werden jetzt die Tentakel abgeschlagen. Nur die Harten kommen in Garten, denn wir sind Piraten. Für dich heißt es weggucken, Decks schrubben, während wir in unseren Kassetten Decks fette Tracks gucken. Scheiß mal auf Captain Jack und auf Barbossa. Hier stehen die Typen, die Barbossas Boss waren. Scheiß mal auf Captain Jack, hier gibt's nur Captain Morgan. Für Captain Morgan würde ich im Norden Porten ermorden. Hosea und Follow hissen die Flagge. Ich schmeiß mit deiner Asche wie Konfetti, wenn ich dich bestatte. Wir stürmen die Barrikaden, denn wir sind Piraten. Entlüften deine Maskeraden, denn wir sind Piraten. Wir sind bombig wie Granaten, denn wir sind Piraten. Du bist wie ein Auto im Graben, denn du hast einen Schaden. Die Piraten sind berüchtigt für Krawalle ohne Rücksicht. Ich stieß da ungewollt dazu, denn ich war schiffsbrüchig. Trieb allein auf meinem Floß, direkt beim Bermuda-Dreieck. Plötzlich ging es los und ich dachte mir nur, was ein Scheißdreck. Aus dem Nichts erschien ein Schiff mit Kanonenschlagmusik. Totenköpfe auf den Flaggen, shit, sie haben mich erwischt. Hosea und Follow, warum konnte ich denn nicht ersaufen? Zum Glück bin ich schon dran und ihr könnt mich nicht berauben. Doch zu meinem Erstaunen, ich konnte es selbst kaum glauben. Sie holten mich an Bord und ich sollte mit ihnen saufen. Sie machten mir ein Angebot, es ging um Leben oder Tod. Entweder schließt du dich uns an oder Follow holt das Schrot. Er fragte, ob ich denn nicht wüsste, was er für ein Schütze sei. Ich dachte erst, die machen Witze, doch da flog schon Schrot vorbei. Ich schlug in Follows Haken ein. Wir kommen an Bord bei den Piraten und seit dem Tag bin ich dabei mit Papagei und Enterhaken. Wir stürmen die Barrikaden, denn wir sind Piraten. Entlüften deine Maskeraden, denn wir sind Piraten. Wir sind bombig wie Granaten, denn wir sind Piraten. Du bist wie ein Auto im Graben, denn du hast einen Schaden. Wir stürmen die Barrikaden, denn wir sind Piraten. Entlüften deine Maskeraden, denn wir sind Piraten. Wir sind bombig wie Granaten, denn wir sind Piraten. Du bist wie ein Auto im Graben, denn du hast einen Schaden.